Ich weiß nicht, wie's begann und wann's geschah. Meine Träume führten mich wohl hin, gaben jeder Handlung einen Sinn. Ganz unverhofft und plötzlich standst du da. Du warst wie ein Lebenselixier. Alles, was ich bin, verdank ich dir. Du bist meine Welt bis in den Tod, wenn mein Stern zu sinken droht. Nur in deinem Arm möchte ich allein mein Herz bewahren. Auch wenn ich mich selbst darin verliere, ich gehöre für ewig dir. Du bist, was mein Leben hier noch hält, denn du bist meine Welt. Wir haben's wohl von Anfang an gespürt. Was geschah, war unser größtes Glück. Keiner von uns konnte mehr zurück. Ganz gleich, wohin uns jeder Schritt nun führt. Was auch kommen mag, es soll geschehen, wenn wir nur ab jetzt gemeinsam. Was für mich noch zählt, denn du bist meine Welt bis in den Tod, wenn mein Stern zu sinken droht. Nur in deinem Arm möchte ich allein mein Herz bewahren, auch wenn ich mich selbst darin verliere, ich gehöre für ewig dir. Ich bin ein toter Mann. Weil ich ohne dich tot bin. Besser sofort sterben, als jeden Tag ein bisschen. Bring mich nach Meierling. Denn du bist meine Welt bis in den Tod, wenn mein Stern zu sinken droht. Nur in deinem Arm möchte ich allein mein Herz bewahren. Denn du bist meine Welt. Thank you. selbst, du fühlst es längst. Lass doch dein Herz entscheiden, lass dich nur treiben. Trau dir selbst, du spürst es längst. Öffne dein Herz und glaub ihm, gib dich mit mir dem Traum.